Die Schuhe sind von Nike, Trainingsanzug voller Kost. Verbrauchter Schmachschnapp wie ein Krokodilskamp, Gangsboss. Alles von vorn, Drill the Dawn, Killer the Songs. Ey, grrr, Gucci, Gucci, Gucci, Nike, Nike, Nike, Dior, Dior, Dior, Dior, Gucci, Gucci, Gucci, Nike, Nike, Nike, Dior, Dior, Dior, Dior, Fuß nach links, Slide, Schaukeln, Schaukeln, Fuß nach rechts, Slide, Schaukeln, Schaukeln, ey. Alle meine Shababs chillen im Café und am Arm dann im Blockhaus essen wir in der Filet. Alles von vorn, Drill the Dawn, Killer the Songs. Ey, grrr, Gucci, Gucci, Gucci, Nike, Nike, Nike, Dior, Dior, Dior, Dior, Gucci, Gucci, Gucci, Nike, Nike, Nike, Dior, Dior, Dior, Dior, Fuß nach links, Slide, Schaukeln, Schaukeln, Fuß nach rechts, Slide, Schaukeln, Schaukeln, Fuß nach links, Slide, Schaukeln, Schaukeln, Schaukeln.